Bayern mit. Oh je. Als Tim dann die Isar sieht, da wird er fast verrückt. Tim erzählt sein Kinder und glaubt ihm sein Leid. Sag mal, bis nach Bremen ist er von München weit. Breni sagt, ich versteh's nicht, hab mich gestern informiert, war mal kurz im Internet und hab dort navigiert. Die Route wird berechnet. Von dem blöden Randstein stand dort einfach nix. Der dürfte gar nicht da sein. Verdammt, Flug verflixt. Montag ruf ich Pollin an und versuch's mal dort. Da gibt's Navigationssysteme, die kennen jeden Ort. Die sind da nicht nur billig, die sind auch portofrei. Und bei jedem Päckchen ist noch ein Pornobein. Den darf man auch behalten, schickt man den Scheiß zurück. Denn mit billig Teilen, die Reise stets missglückt. Brainy fährt jetzt Fahrrad, Brainy ist so froh. Kauft am Kiosk Spiegel und liest ihn auf dem Klo. Nur dem Spiegel traut er, Brainy kennt sich aus. Bevor er ihn nicht gelesen hat, geht er nicht aus dem Haus. Wir standen kurz vor München und hatten den Brainy mit an Bord. Doch wir wollten eigentlich nach Bremen, aber das ist ja ein völlig anderer Ort. Tschüss Brainy, gute Reise, ade, auf Wiedersehen. Mach's gut, schöne Reise, ade, ich muss jetzt gehen. Wir standen kurz vor München und hatten den Brainy mit an Bord. Doch wir wollten eigentlich nach Bremen, aber das ist ja ein völlig anderer Ort. Tschüss Brainy, gute Reise, ade, auf Wiedersehen. Mach's gut, schöne Reise, ade, ich muss jetzt gehen.